1. Most eg aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo zur Spitze des Pisgah hinauf, von wo aus der Herr im das gesamte Land von Gilead bis nach Dan zeigte. 2. Also das gesamte Gebiet von Naphtali, die Region in von Ephraim und Manasseh, das gesamte Territorium Judas bis hin zum westlichen Meer. 3. Ebenso betrachtete den Süden und die Ebene des Jordantals, einschließlich der Parmenstadt Jericho, bis hinunter nach Zor. 4. Der Herr erklärt im, das dies das Land sei, welches Abraham, Isaac und Jacob und ter Eid versprochen hat, obwohl Mose es nur sehen, aber nicht betreten durfte. 5. Daraufhin starb Mose, der Diener des Herrn, im Land Moab, genau wie es der Herr zuvor angekündigt hat. 6. The word in einem Tal in Moab gegenüber von Betpir begraben, doch bis zum heutigen Tag ist der genau Ort seines Grabs niemandem bekannt. 7. Obwohl Mose zum Zeitpunkt seines Todes 120 Jahre alt war sein Sehkraft nicht getrübt und sein körperliche Vitalität nicht gewichen. 8. Die Israeliten hielten in den Steppen Moabs ein 30-tägig Trauerzeit für Mose bis die festgesetzten Tage der Klage abgeschlossen waren. 9. Joshua, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, die Mose im die Hand aufgelegt hat, weshalb das Volk im gehorcht und Gottes Gebot befolgt. 10. Seitdem ist in Israel kein Prophet mehr aufgetreten, der Mose gleich kam, die der Herr mit ihm in einer direkten, persönlichen Beziehung kommuniziert. 11. Die Zeigte sich besonders in den außergewöhnlichen Zeichen und Wunden, die im Auftrag des Herrn in Ägypten am Pharaoh und seinem gesamten Gefolge vollbracht. 12. Zudem blieb Mose unvergessen aufgrund der beeindruckenden Markten der furchteinflossenden Taten, die vor den Augen des gesamten Volks Israel vollzog.